Das bulgarische und das tansanische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des Leuchtenden Sterns wurden kürzlich in Sofia und Dar es Salaam gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag des Leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, die politischen und kulturellen Veranstaltungen für die Würdigung seines revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste wie Festmeeting und Filmvorführung bedeutungsvoll durchzuführen. Jüngst gab es in Basel eine Veranstaltung zur Bildung des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag vom Generalismus Kim Jong-il.